In ihrem 1942 in Boston erschienenen Buch »Listen, Hans« berichtete Dorothy Thompson, wie gering die staatlichen Eingriffe zu diesem Zeitpunkt noch waren. Die Rundfunkstationen sind private Unternehmen. Sie planten und gestalteten ihre eigenen Programme unter Beratung und Genehmigung durch das Office of War Information und das Office of Inter-American Relations. Es gab zu jener Zeit noch keine Vereinigung der gesamten Bemühungen. Es gab noch keine grundsätzlichen Erklärungen zur Politik über die Atlantikcharta hinaus, welche noch nicht interpretiert worden war. So musste jeder, der an das Mikrofon trat, auch unter dem Risiko eines Irrtums herausfinden, ob er das Richtige tat. So lässig wurde die Zensur im weiteren Verlauf des Krieges nicht mehr gehandhabt. Das Office of War Information übte zunehmend Druck auf die privaten Radiostationen aus und ließ sich deutschsprachige Kommentare zur Zensur vorlegen. Die kleineren Kurzwellenstationen arbeiteten eng mit den staatlichen Stellen zusammen und übernahmen oft fertige Programme. Für das Office of War Information arbeiteten 1944 10.000 Männer und Frauen, von denen 3.000 für die Produktion und die Überwachung von Radiosendungen eingesetzt wurden. Warum private Gesellschaften überhaupt Programme für Europa und speziell für Deutschland herstellten, erklärt Robert H. Lochner, der damals die deutschsprachige Redaktion der NBC leitete, mit der Hoffnung, dass sich diese Sendungen nach Kriegsende durch Commercials, also Reklame, selber tragen würden. Das heißt, man wollte einen Markt besetzen, bevor es ihn überhaupt gab. Das habe sich dann aber schnell als unmöglich erwiesen. Schon bald nach Kriegsende lösten NBC und CBS ihre Kurzwellenabteilungen auf. Über Reaktionen in Deutschland auf diese Programme ist nichts bekannt. Dies ist die Stimme aus Amerika, die zu hören ist auf den amerikanischen Sendern WLWO im 16-Meter-Band, WGEO im 19-Meter-Band, WHL6 im 22-Meter-Band. Und gleichzeitig auf der üblichen Londoner Wellenlänge. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Parallel zu den privaten Radiostationen wurde am 1. Februar 1942 der staatliche Auslandsfunk, The Voice of America, ins Leben gerufen, der, wie Konrad Pütter schreibt, kein Sender im klassischen Sinn war, sondern nur ein Programm. Zunächst verfügte die Stimme Amerikas, wie die deutsche Sektion hieß, noch nicht einmal über eigene Sendeanlagen. Die für Deutschland bestimmten Programme wurden entweder über die BBC oder über die privaten amerikanischen Kurzwellenstationen ausgestrahlt. Erst Ende 1942 begann der Aufbau eines eigenen Kurzwellensendernetzes an der Ostküste mit Richtantennen nach Europa und Nordafrika. Konrad Pütter: Ab September 1942 lief der gesamte Betrieb der Stimme Amerikas in 16 Studios des Office of War Information sowie 20 Studios bei den verschiedenen privaten wie staatlichen Kurzwellensendern, plus 2 Flash-Studios für aktuellste Sendungen. Es bestand die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Programme gleichzeitig auszustrahlen. Über 40 Kurzwellensender standen der Stimme Amerikas zur Verfügung. Eine ausgefeilte Technik machte es möglich, binnen kürzester Zeit jedes beliebige Studio mit jedem gewünschten Sender bzw. jeder Sendergruppe zusammenzuschalten.